Sonnenschein, zieh ich mir furchtbar gerne rein. Das war nie genug, doch hier ist lass die Sonne rein. Die Sonne rein, fragst du und bist ziemlich aufgebracht. Du kannst mich nicht verstehen, denn sie hat mit dir Schluss gemacht. Dein Wagen in der Werkstatt, der Urlaub in den Binsen. Dein Boss hat es satt, auf der Bank zahlt Zinsen. Öffne deine Augen, dein Geist wird dir erklären. Es ist nicht unbedingt wichtig, nur die Kohlen zu vermehren. Ach, hätte ich doch, dass ich nicht lache. Locker bleiben, bleib ausgeglichen. Der Rest ist Nebensache, klingt einfach wie. Ich weiß, ich kann's dir schenken. Da steht das Wasser bis zum Hals, ist positives Denken. Deshalb denke nicht an morgen. Denk nur in der Gegenwart. Denkst du nur auf diese Art, dann hast du Sorgen eingespart. Sperr die Ohren auf, hör auf meinen Reim. Lehn dich zurück und lass die Sonne rein. Lass die Sonne rein. Leg mal los. Du kommst zu mir, du lässt mich voll, sagst keiner kann dich leiden. Du sagst zu mir, ich wäre toll, ich wäre zu beneiden. Du sagst, du hättest einen Bauch und ne Brille auf. Ich sag, ne Brille hab ich auch, doch die Leute stehen drauf. Du sagst, die Welt ist gegen dich, das ist dir nur gelegentlich. Reiß dich zusammen, bau dich auf und stell dich neben dich. Lern zu lieben, wen du siehst und dazu gibt es einen Trick. Sag, schnipp, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe, dippe. Hey, ich lass die Sonne rein und habe Spaß im Augenblick. In Gedanken noch im Winter und die Nase voller Schnee. Da sag ich nee und drehe OCB. Da bin ich grenzenlos, gedankenlos, schonungslos, bedingungslos. Kauf an 10 Mark Mückenmoos auf den Plätzen, fahr ich los. In der Tonne, in der Sonne, geh mir da raus, ja. Und sag scooby de bubbe de bub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub dub. Was ich euch sagen will, da steht dazwischen, steht daneben. Und ich hoffe, ihr könnt lesen und verstehen, was ich meine oder etwa nicht. Ja, nein, doppel die doch, na fein. Pop, pop, pop, pop, pop, positiv, positiv, nicht negativ. Deshalb denke absolut und mache nicht auf relativ. Bleibe bloß du selbst, bleib ein Individuum und scher dich einen Dreck um das, was die anderen Leute tun. Es ist nicht gut, immer nur warum, warum zu fragen. Wenn das Schicksal dir was schenkt, dann fällt es schwer, nein zu sagen. Kein raus und rein, kein bunter Schein. Hau die doch mit kurz und klein, sag ja nicht nein, ganz allgemein. Lass die Sonne rein. Lass die Wahrheit. Lass die Sonne rein. Lass die Sonne rein. Was ich aus meinem Leben mache, hab ich in der Hand. Und dass ich die nicht jedem gebe, ja, das sagt mir mein Verstand. Doch ich kann noch so viel verstehen, wahres Glück bleibt mir verborgen. Hab ich Sorgen wegen gestern oder Sorgen wegen morgen? Ich denke also wenig, denke ich positiv gewenig. Doch als Spiegel meiner Umwelt und als ihr Produkt beginne ich, Moment, den Moment zu verpassen. Wenn ich ständig auf der Suche bin, mir nichts entgehen zu lassen. Nimm auf, was ich dir sage, doch behalte die Kontrolle. Spiel in deinem Leben auf jeden Fall die Hauptrolle. Werde dir deines Bewusstseins bewusst, schalt die Lebensfreude ein. Vergiss den Alltagsfrust, denn das hier oben geht. Hört dir, lass es von niemandem lenken. Leb und fühl im Augenblick, hör auf zu viel zu denken. Sag dir alles, was passiert, das passiert nur für mich allein. Und deshalb ist es wunderschön, also lass die Sonne rein.